Die Nippsachen aber waren außerordentlich schön. Uhren, die die Stunden schlugen, und Spieldosen, kleine Männchen mit nickenden Köpfen, Bücher voll von Bildern, kostbare Waffen aus allen Teilen der Welt, die elegantesten Rätselspiele, mit denen ein Mann, wenn er allein ist, sich die Zeit vertreiben kann. Und da kein Mensch in solchen Zimmern leben möchte, bloß um durch sie hindurchzugehen und sie anzugucken, so waren die Balkone so breit gemacht, dass eine ganze Stadt voller Wonne hätte darauf hausen können. Und Keawi wusste nicht, welcher Balkon ihm lieber war, der auf der Rückseite, wo man die Landbrise bekam und auf die Baumgärten und die Blumenbeete sah, oder der Vorderbalkon, auf dem man den Seewind trinken und über den steilen Bergwall hinabblicken und die Hall sehen konnte, wie sie alle Wochen einmal zwischen Hokina und den Bergen von Pili hin und her fuhr, oder die Schoner, die die Küste hinaufkreuzten, um Holz und Ava und Bananen zu holen. Als sie nun alles besichtigt hatten, da setzten Keawi und Lopaka sich auf die Türschwelle. Und Lopaka fragte, »Nun, ist alles so, wie du es dir ausgedacht hattest?« »Worte können es nicht aussprechen«, sagte Keawi. »Es ist besser, als ich geträumt hatte, und ich bin ganz krank vor Zufriedenheit.« »Es ist bloß ein Ding dabei zu bedenken«, sagte Lopaka. »Dies alles kann auf ganz natürliche Weise hergegangen sein, und das Flaschenteufelchen hat vielleicht gar nichts damit zu tun. Wenn ich nun die Flasche kaufte und schließlich keinen Schoner bekäme, dann hätte ich für nichts und wieder nichts meine Hand ins Feuer gesteckt. Ich gab dir allerdings mein Wort. Trotzdem denke ich, du möchtest mir eine weitere Probe nicht abschlagen. Ich habe geschworen, ich würde keine Gunst mehr annehmen«, sagte Keawi. »Ich sitze schon tief genug drin.« »Es ist keine Gunst, woran ich denke«, versetzte Lopaka. »Ich möchte bloß das Teufelchen selber sehen. Dabei ist nichts zu gewinnen, und so braucht man sich auch eines solchen Wunsches nicht zu schämen. Aber wenn ich ihn einmal sähe, so würde ich der ganzen Sache gewiss sein. Also tu mir doch den Gefallen und lass mich das Teufelchen sehen. Sobald du es getan hast, will ich die Flasche kaufen. Dabei ist bloß eins, wovor ich Furcht habe«, sagte Keawi. »Das Teufelchen mag vielleicht sehr hässlich anzusehen sein, und wenn du es einmal gesehen hättest, so könnte es dir dann sehr unerwünscht sein, die Flasche zu haben.« »Ich bin ein Mann von Wort«, sagte Lopaka, »und hier zwischen uns liegt das Geld.« »Nun schön«, antwortete Keawi. »Ich bin selber neugierig. Also los. Lasst euch mal anschauen, Herr Teufel.«